Hallo, hier ist Meso mit einem kurzen Vorwort. Wir hatten am Anfang ein paar technische Probleme in diesem ersten Teil vom Last Dracul, langer, langer Name. Haltet durch, habt Geduld. Wir haben nach ein paar Minuten unsere Mikrofone auf beiden Seiten gewechselt und danach ist es wieder ganz okay. Das, was ihr von uns eben schon gewohnt seid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß damit, euch von einem Mew zu überzeugen, das ihr vielleicht noch nicht kennt oder von dem ihr vielleicht noch nicht so viel Gutes gehört habt. Und wir mögen es und erzählen euch alles darüber. Viel Spaß. Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen auf Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute wieder ein Seramew-Thema mit einem neuen Gast. Und zwar haben wir Leni vom YouTube-Kanal Grace, vom Tumblr-Blog Grace My Heart und vom YouTube-Kanal. Du hast zwei Kanäle, My Blue Sea und der andere war. Auch Grace My Heart. Auch Grace My Heart. Ah, dann gut, dann habe ich es richtig gesagt. Hallo, hallo Leni. Hallo. Oh. Sag du mal den ganzen langen Namen von dem Mew, was wir heute machen. Den ganzen langen Namen, das wäre. Shin, oh Gott, den ganzen. Den ganzen langen Namen. Weil ich nenne es immer das erste Dracul Mew. Ja. Also im Fankanon nennen wir es auch eigentlich nur Last Dracul Jokjoku, aber der ganze lange Name wäre dann ich hab ihn Shin Tenshi Enomichi Last Dracul Jokjoku. Ja. Genau. Ich würde erstmal gerne dich vorstellen. Ich habe dich auf Tumblr gefunden. Ich hat sich herausgestellt, ich kannte dich auch von YouTube. Du machst so viel zum Thema Seramew. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt super. Ich freue mich auch, dass du mich gefunden hast. Also ich war mir gar nicht so bewusst, dass man mich überhaupt finden kann auf Tumblr, gerade im deutschsprachigen Raum so. Und da habe ich mich auch echt gefreut, dass ich hier vorgeschlagen wurde. Ich habe gesehen, dass du Sachen mit Sailor Cat gemacht hast. Und dann wollte ich dich sowieso mal anfragen. Und dass du auf Tumblr warst, macht es natürlich einfacher. Wir haben so ein paar Standardfragen für die Gäste. Dann schieß mal los. Ja, die erste Frage ist, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich würde ich schon fast sagen, Sailor Moon war fast mein ganzes Leben lang irgendwie bei mir, weil ich irgendwie, also ich bin ja ein Kind der 90er, ich bin 96 geboren und war dann so als kleines Kind ab und zu mal, ist einem Sailor Moon schon aufgefallen und es war halt irgendwie schon immer so im Hinterkopf und als kleines Mädchen findet man sowas natürlich total cool und genial, so magische Mädchen. Tatsächlich von meiner ersten Kindergartenfreundin, die habe ich so damit genervt, dass sie mir ihre Hörspielkassette von der ersten Folge geschenkt hat. Und da war ich dann, glaube ich, 4 Jahre alt und dann war ich komplett drin und ich bin ungefähr Sailor Moon. Das ist super, weil ich kenne niemanden, der über die Hörspielkassetten drüber gekommen ist. Und ich habe als Kind natürlich auch an Berge von Hörspielzeug gehört, aber ich bin ein paar Jahre älter. Und es waren natürlich andere Hörspiele. Aber das ist super. Ich sammle eine Menge Sailor Moon-Zeug, aber die Hörspielkassetten sammle ich nicht. Sind die geschnitten oder sind das wirklich die Originaltonspuren? Das sind die Originaltonspuren, aber es sind halt echt nur ganz wenig Folgen. Das Ding gewesen, es gab ja dann Kassetten, CDs und VHS-Kassetten. Scheiden sich aber auch in den Nummern. Also zum Beispiel Folge 1 ist bei den Kassetten ganz einfach Folge, wie heißen die erste Folge? Der Glanz der Juwelen, glaube ich, kann das sein im Anime. Und die zweite Folge ist dann schon das Genie. Das ist ja, glaube ich, Folge 9, wenn Amy dann kommt. Und die VHS-Kassetten haben aber andere Nummerierungen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Ja, aber an sich sind die Folgen nicht geschnitten und sogar der Erzähler ist ziemlich nett dabei. Also, ich habe es als Kind immer super gerne gehört. Okay. Und wann hast du es mal gesehen dann? Das war dann etwas später, da war ich dann, glaube ich, schon 6 und da gab es bei unserem Karstadt immer so eine Art, ich sag mal, Grabbelkiste mit so älteren VHS-Kassetten und da hat meine Mama für mich mal eine Videokassette gefunden von Sailor Moon und zwar aus der 3. Staffel 2 Folgen. Das war Seltsame Kraft und das Picknick, also richtig schön mit den Deathbusters und mit Hotaro schon und das waren die ersten, die ich gesehen habe. Und wie bist du dann zu Seramew gekommen? Oh ja, das hat dann ein bisschen länger gedauert. Also später, als ich dann mit 12 ungefähr YouTube entdeckt habe für mich und das dann auch von zu Hause aus durfte, habe ich erstmal die ganzen Sailor Moon Folgen, die es damals noch online gab, geschaut, die ich noch nicht kannte, weil im Fernsehen gab es das ja öfter mal auf Quatsch, auf RTL 2, aber wurde immer häufig wieder abgesetzt und so kannte ich halt nie alles mal nachgeholt. Und ja, wenn man sich so durch YouTube durchklickt, dann findet man ja das ein oder andere. Und ich wusste dann, dass es Sailor Mew gab. Gerade so die ersten Musicals, die haben ja noch, ich sag mal, etwas gewöhnungsbedürftige Outfits und Perücken. Und da war ich immer so, oh mein Gott, was verschandeln Sie da, Sailor Moon? Und mit zu tun Ja. haben wollen, ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist ja echt total blöd eigentlich, nach dem Aussehen zu urteilen. Aber sie Und sehen 14? schon sehr schräg aus, das ist schon richtig. Ja, gerade das erste Musical ist dann Ja. so ein bisschen 93, was will man da erwarten? Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Auf jeden Fall 2014 dann kam mir das zweite von den neueren Sailor Moon Musicals raus, nämlich Petite Étrangère. Infolgedessen wurde auch auf YouTube dann das erste Musical hochgeladen, La Reconquista. Und da wurden auch ein paar Clips hochgeladen. Und auf die bin ich irgendwie gestoßen. Ich weiß nicht, ich fand auch die Darsteller so wahnsinnig toll und habe mir dann so ein paar Videos angeschaut. Mega, Ja, mega die sind gut. super. Und durch diese Musikvideos war ich dann wirklich drin und dachte, oh mein Gott, das ist total gut. Und habe mich auch gleich in Shiori Sakata, in die Sailor Venus da verliebt, weil die so toll war. Und ich dachte, oh mein Gott, sie ist ja so. Und dann habe ich mir das Musical angeguckt. Das gab es auch mit deutschen Untertiteln. Und war, muss ich ganz ehrlich sagen, super enttäuscht, weil ich es langweilig und lasch fand. Und die Lieder nur ein paar gut fand und ich war wirklich enttäuscht und dachte mir, ach schade, das hätte so gut sein können. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich fand die dritte Staffel immer sehr interessant, dann schaue ich mir einfach ein Musical zur dritten Staffel an und das habe ich dann auch gemacht und das war dann Mugen Gakuen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das ist so mega gut, das ist so genial. Also die Story ist spannend erzählt, es ist kein Abklatsch vom Anime oder Manga, es ist ein bisschen was Eigenes und wir haben wirklich gute Schauspielerin und ich war einfach nur so geflasht, auch von den Antagonisten, die so wahnsinnig gut besetzt waren und ja. Und dann habe ich mich auch eine andere Darstellerin so ein bisschen verliebt. Also, was heißt verliebt? Ich bin heterosexuell, das kann ich gar nicht sagen. Aber Miki Kawasaki und habe mir erstmal alle Musicals runtergeladen, wo sie irgendwie drin vorkam. Dann bist du aber in guter japanischer Tradition für eine Schauspielerin zu schwärmen auf der Bühne. Ja, genau. Das habt ihr ja auch mal in einem Podcast gesagt, mit Sailor Cat war das, glaube Ja. ich, sogar. Mal betont habe, dass man auch Schauspielerin toll finden kann, ohne da jetzt irgendwie. Schwärmen kann man eigentlich immer. Aber ich meine, ich bin jetzt nicht in der Position dazu, wirklich viel zu sagen, weil ich ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du die Queer Representation Folge gesehen hast, weil ich lege mich Aber in ja. keine Schublade wirklich fest, aber schwärmen finde ich. Weil sie sind toll und die haben Charisma und können singen und tanzen. Wie soll man das nicht gut finden? Genau. Das ist ja leider bei uns in Europa so ein bisschen, wird es immer komisch angesehen, finde ich. Aber in Japan ist es irgendwie was ganz Normales und das finde ich auch schön. Ja, und wie gesagt, nach Mugen Gakuen war ich dann komplett drin, habe erstmal alle Musicals mit der Miki Kawasaki halt geguckt und dann alle anderen Und mindestens die einmal. Miki Kawasaki ist ja überall drin, oder? Ja, fast. Also Die die ist hat fast. angefangen 98 und dann bis zum Schluss. Weil ich habe Ich finde das toll. Den Namen gesehen in der Besetzungsliste und dachte, die habe ich schon mal gesehen. Und dann habe ich mal gesehen, was sie alles gemacht hat. Und die ist wirklich fast überall. Ja, und sie macht es halt auch wirklich gut. Ja. Und ich weiß nicht warum. Es war halt so, oh mein Gott, sie ist genial. Und sie ist natürlich nicht die einzige Darstellerin, die ich sehr toll finde. Aber ihr hatte zu sagen angefangen, dass ich dachte, oh Gott, ich muss alle Musicals mit ihr gucken. Ja. Sie haben tolle, tolle Darsteller, das stimmt. Und in diesem, in jetzt in dem Dracula Musical ist die Miki ja nur ein Nebenhintergrundcharakter. Genau, und dem noch. Im nächsten wird sie Aber noch wichtiger. es stand auch im Wiki, dass sie auch Choreo gemacht hat, die Choreografie ein Stück, weil sie ist Das müsste, Choreografin. glaube ich, Aduendo gewesen sein. Miki meine ich nicht. Ah, okay, Aduendo, die dann habe ich spielt es ja auch oft die verwechselt. Ja, Hintergrundrollen. aber das stimmt schon. Hast du Lieblingscharaktere in Sailor Moon? Also jetzt generell Sailor Moon, Anime, Manga, alles querbeet. Wo du willst, ja. Ja, also am Anfang war das natürlich so, dass kleine Kinder so das nicht so wirklich unterscheiden können, dass es da verschiedene Senshi gab. Also ich hatte später auch so eine Sailor Moon Barbie und war dann nur so, ja, es gab noch irgendwelche anderen, nehme ich ein paar andere Barbies und dann spiele ich das halt irgendwie und wusste aber nur, dass es Sailor Moon gab. Und als ich dann später halt mehr gehört habe und mehr Folgen auch geguckt habe, fing ich dann irgendwann an zu merken, aha, es gibt echt noch andere neben Sailor Moon und die haben auch alle individuelle Charaktere. Und jetzt setzte sich irgendwann heraus, dass ich Sailor Venus immer sehr, sehr gerne mochte. Merkt man, ah, das ist ja auch der Spruch von Venus in den Musicals. Und später auch Sailor Pluto, das sind so meine beiden Lieblings-Senshi. Ich weiß auch nicht, das ist ja manchmal einfach so. Ja. Eine Affinität zu den Antagonisten, das war schon seit ich ganz klein war so. Vor allem bei Sailor Moon, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich fand Esmeraude immer very nice. Ich weiß nicht warum, aber als Kind war ich so, Die ist sehr ja. populär, weil sie sehr ausgeprägter Charakter ist. Okay, und dann gibt es noch eine dritte und eine vierte Standardfrage. Die vierte wissen wir wahrscheinlich schon. Die dritte ist: Hast du sonst ein Lieblings-irgendwas? Und ich glaube, das kann ich mir auch schon denken, was es bei dir ist. Meistens frage ich nach Lieblings-Arc oder Attacke, aber bei dir kann ich auch nach Lieblings-Medium fragen. Ich glaube, die Antwort ist Ja, genau, das stimmt. Seramu. Also ich würde auch sagen, der 90er-Anime ist mir auch sehr wichtig, weil ich durch den halt wirklich auf Sailor Moon gekommen bin und das auch wirklich so mein, also ich präferiere den Anime auch über den Manga, aber Sailor auch dabei. Okay, und die vierte Frage ist immer, wie bist du aktiv eher als Fan? Und da weiß ich ja schon, dass du einen tollen Seramu-Tumblr und zwei super Seramu-Kanäle auf YouTube hast. Und Genau, du also hast ich habe auch Untertitel gemacht, habe ich jetzt festgestellt, weil das war cool, was ich gesehen habe, hat deine Untertitel. Das genau, finde ich sehr also beeindruckend, weil das sind ja Stunden, allein schon, wie lange das Mute dauert, wie lange man da an den Untertiteln sitzt. es war auch echt lange, aber es hat Spaß gemacht. Ich bin auch gerade bei dem nächsten dabei, das zu untertiteln und einfach aus dem Grund, weil also als ich angefangen habe, Sailor Mew zu gucken auf YouTube, gab es noch alle Musicals wirklich mit deutschen Untertiteln da zu finden. Mit Kawasaki alle runtergeladen und die anderen aber leider nicht. Ja, und 2 Wochen später wurde der Account gelöscht und alle Musicals waren futsch. Ich habe mir einen neuen YouTube-Account gemacht und den My Deep Sea genannt, weil ich auch früher Sailor Neptune sehr toll fand. Das ist ja ihr Spruch. Und habe dann erstmal alle Musicals, die ich noch hatte, hochgeladen. Und Ich habe auch Musicals auf teilweise. deinem Kanal geschaut, aber ich habe einen Bogen um das Dracul gemacht. Das hattest du nämlich damals auch schon. Genau. Ja, das Dumme ist halt, es sind nicht alle Musicals in besonders guter Qualität. Das ist halt sehr schade. Und gerade die Draco-Musicals, die gibt es halt nicht auf DVD. Die wurden nur auf VHS rausgebracht, aus dem Grund, weil die einfach sehr düster waren und halt bei den Kindern nicht ganz so gut ankamen. Sehr gruselig waren, sie es auch nicht verstanden haben. Gerade im zweiten Draco-Musical, da musste selbst ich als Geschichtsstudentin ein bisschen Nachforschung anstellen, um wirklich alles verstehen zu können haben. Und ja, deswegen kamen die irgendwie nie wirklich auf Ja, DVD raus. kindgerecht sind die alle nicht, aber besonders die Dracul-Muse. Das ist Ja, und auch, da kommen wir gleich dazu. genau, aber ich habe es dann Ja. wirklich geschafft, dass ich 2 VHS-Kassetten aus Japan erstanden habe, von einmal von Last Dracul Yogyoku, also von dem Musical, was wir uns heute angucken, und von der Fortsetzung von Kiss Transylvania no Mori. Rippen habe ich die jetzt in guter Qualität und dachte ich mir, gut, dann mache ich jetzt auch neue Untertitel, weil wenn man sich die mal anguckt, die Deutschen, die waren halt teilweise wirklich 1:1 aus den englischen Untertiteln übersetzt und man hat schon gemerkt, dass da teilweise so ein paar Lücken waren. Gerade wenn man so kleine japanische Kenntnisse hat, fiel einem schon auf. Manchmal stimmte es einfach nicht. Jetzt mit meiner Freundin Vampiro-chan, die ist auch auf Tumblr und auf YouTube, die Musicals neu zu übersetzen. Und als Quelle haben wir dafür die beiden größeren genommen, die es gibt, hier auch Serenity. Und ich habe auch noch zum Glück eine Freundin, die ich dann auch oft einmal fragen kann. Ja, super. Und Ja, also vielen, vielen, vielen Dank, weil was mir Untertitel alles schon für Welten eröffnet haben und auch fast also die Sachen, die bei meinem Japanisch lernen hängen bleiben, bleiben oft hängen, weil ich sie im Originalton mit Untertiteln noch im Gedächtnis besser halten kann. Ich bin zu alt, um noch aus Büchern zu lernen. Ja, das finde ich super. es ist anstrengend, aber es macht auch wirklich Spaß, gerade dann so neue Aspekte zu lernen, die man halt vorher nicht wirklich mitbekommen hat in den Musicals. Und Und das genau, habe das ich wäre dann auch der schon Account von My Leuten Deep gehört, die gesagt haben, sie haben früher die Dracul-Muse nicht verstanden und erst jetzt, wo es neu untertitelt wird, ergibt die Geschichte wieder Sinn. Sea. Ah, das ist ja genial. Ich fand aber, Also. Ich habe, also der Geschichte habe ich sehr gut folgen können. Ich kenne ja nur die Version jetzt, die du auf deinem Kanal hast mit deinen Untertiteln. Und ich Die fand muss ich aber auch nochmal überarbeiten. gut erklärt, ja. Also man kann schon Fehler voll. drin. Man fragt sich nur manchmal, warum machen sie das? Aber was sie da machen, ist schon klar. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe, wie Ja. gesagt, es auch noch mal mir angeguckt jetzt, gestern und vorgestern, und mir ist aufgefallen, ich habe da echt ein paar Fehlerchen drin, die ich echt noch mal bearbeiten muss. Oh Und je. werde das demnächst noch mal ein bisschen verbessern und noch mal neu hochladen. Wahrscheinlich mit dem neuen Musical, woran ich jetzt auch gerade sitze, dann zusammen. Mit dem anderen Account, Grace My Heart, da mache ich so mehr oder weniger gut gelungene Songcovers von Sarah Mew. Da habe ich auch schon mit Sandra Cat eine Menge zusammen gemacht. Ja, Mit das liebe ich anderen auch. Mädchen aus der Sarah Mew Community. So bin ich ja zu Sarah Mew überhaupt erst gekommen, über deutsche Cover. Also damals von Yume gab es viele Genau. schöne Cover. Und da habe ich erst gemerkt, wie schön die Musik ist. Weil ich war am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt von Sarah Mew wegen der Komik. Ja, Und es ist halt. wegen dem Slapstick, das fand ich so gar nicht. Das hat bei mir so gar nicht gezündet. Und dann habe ich gesehen, wie schön die Musik eigentlich ist. Und dann hat mich über die Musik hat's mich dann reingezogen. Mal, Deswegen, das Slapstick muss einfach sein für die ja. Kinder, ne? Damit die halt auch noch so ein bisschen was zu lachen haben, weil im Allgemeinen ist Sailor Moon ja doch nicht so unbedingt was für Kinder. Und ich glaube, viele Kinder verstehen auch die Handlung nicht wirklich. Und wenn sie dann halt noch Slapstick mit reinmachen, dann haben die Kinder was zu lachen und die Älteren können das Musical sich angucken und wissen, aha, ich weiß, worum es geht. Ja, einerseits. Andererseits haben wir halt oft einen schnellen Wechsel von sehr traurigen zu extrem komischen Szenen. Ja. Also es passt oft nicht so. Ich weiß auch, dass die Kinder darauf abfahren, aber naja, meins war es jetzt nicht und ich mag eine andere Art Komik eben besser als das. Ja. Über die, und inzwischen mag ich bei Sarah Mew eben auch das Worldbuilding. Sie haben einfach Geschichten oft gut aufgelöst oder Dinge gut erklärt oder Charaktere gut vertieft. Nicht unbedingt in diesem Mew, obwohl ich es mag. Aber sollen wir zum Mew kommen? Weil mit den Genau, bevor Standardfragen wir werden jetzt wir dazu jetzt kommen, das möchte ich schon. noch was sagen, wenn Ja, es ja, ja. erlaubt ist. Und zwar, bevor wir anfangen, wollte ich eigentlich noch was zum Thema Meinungsfreiheit sagen. Das finde ich in Fandoms sehr wichtig, weil das wird oft außen vor gelassen, dass man den Meinungen anderer Fans aufgeschlossen gegenüberstehen sollte, auch wenn man sie jetzt nicht unbedingt teilt. Also, Ja. weil ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, eine Meinung zu haben und sie auch zu vertreten und andere Darsteller zu favorisieren als jetzt die Allgemeinheit. Und niemand sollte wegen seiner Meinung irgendwie schlecht behandelt werden, Ja. weil ich finde, da ist einfach kein richtig und falsch. Und das vergessen aber viele Fans leider. Ja. Fandom, da gibt es wirklich ziemlich viel Disput und das ist echt nicht schön. Und da sollte man nochmal sagen, jeder hat seine Meinung, das ist in Ordnung und das ist schön, alle damit leben, weil ich meine, wir mögen ja alle dieselbe Sache gerne, da muss man da nicht drüber streiten. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich mag keine Ship Wars und ich mag nicht, wenn Leute nur ihr eigenes Ding immer haben wollen. Und bei Sarah Mew, es gibt ein paar Sarah Mews, die mag eigentlich jeder, aber es gibt eben welche, wo die Meinungen auseinandergehen und das muss man einfach so, oh ja, muss man stehen lassen und akzeptieren. Man kann nicht alles mögen, man muss nicht alles mögen, aber man muss auch die Leute leben lassen, die Ja. etwas dann doch gut finden. Und ich finde, das gehört in einem Fandom dazu und das wird leider oft vergessen. Nicht nur bei Sailor Moon, auch in anderen Fandoms sind die nicht so. Ja, die Überraschung für mich war, dass ich das Mew eigentlich mochte. Wie schön. Ich habe es allerdings, weil ich habe, also was ich jetzt, ich habe zwei Podcasts dazu gehört von Love and Justice und Sailor Business und ich habe einen Online-Review noch geschaut von Mac Isaac auf YouTube und die zwei Podcasts mögen das Musical nicht und beide sagen, es ist zu lang und ich habe es nicht am Stück geschaut. Beim ersten Mal habe ich ein Stück weit reingeschaut und gemerkt, oh, ich sollte mir hier wirklich Notizen machen. Dann habe ich es an einem anderen Tag zur Hälfte geschaut und dann am nächsten Tag zu Ende. Und das Notizen machen hilft, aber vor allem hilft es nicht, sich die 2 Stunden irgendwas an einem Stück reinzupfeifen. Das ist wirklich, wirklich viel. Und in Wenn man es noch kleineren nicht kennt Stücken vorher, das stimmt. fand ich das tatsächlich und vor allem, weil ich dann viele von den Liedern wiedererkannt habe. Und das hat mir gefallen und ich habe eben auch gehört, die Podcasts von den Leuten, die eben die anderen Lieder nicht gekannt haben oder nicht gut fanden, dass die wiedergekommen sind. Und wenn du da nicht den Nostalgieflash kriegst, wenn ein schönes altes Lied wiederkommt, dann fragt man sich schon, warum haben wir das hier an der Stelle? Wir brauchen das hier nicht. Es stört eigentlich. Und das kann ich dann auch verstehen. Aber mir ist es so gegangen, dass ein paar von den Sachen, die wiedergekommen sind hier in Mute, sie haben von vielen anderen Musicals Szenen, Geschichten und Liedern hier mit reingenommen und das fand ich schön. Also ich finde es auch gut, dass was Neues und was Altes sozusagen beidstellig mit aufgenommen wurde. Und ich war am Anfang natürlich eine Menge Originalsongs, aber halt auch alte Songs und das ist halt ein schöner Ausgleich. Und ich fand die Musik, die Originalmusik hier in dem Mew, fand ich richtig, richtig schön. Also so vielleicht sollten wir das an den Schluss bringen, aber ich wollte einfach kurz sagen, dass ich es sehr mag. Und dass du das magst, denke ich auch, weil du hast es vorgeschlagen. Natürlich. Du warst die Wahnsinnige, die gesagt hat, ja, schauen wir doch alle. Und dann habe ich das erste gesehen und nach der Hälfte, wie gesagt, stoppen müssen und nochmal von vorne anfangen und habe gesagt, okay, lass uns mal eins machen. Das ist auch zu viel mit der ganzen Story. Ich bin aufgeschlossen. Ich will jetzt die anderen auch sehen. Aber ich glaube, zu den 2,5 Stunden hier haben wir eine Menge zu sagen für eine Folge. Ja, auf jeden Fall. Magst du noch kurz sagen, warum du es magst? Oder sollen wir gleich ins Mew einsteigen? Ich kann da kurz sagen, warum ich es mag. Warum mag ich es eigentlich? Das ist die gute Frage. Also, ich war schon immer so ein kleines Vampirmädchen, glaube ich. Und was ganz anderes, weil ich kannte natürlich alle Sailor Moon Arcs auswendig und irgendwann ist klar, dass den Leuten auch die Ideen ausgehen bei den Musicals. Und dann Ende der 90er waren Vampire ja schon mal sehr im Kommen. Bis bloß Gegentiere ziemlich beliebt waren und dann haben die einfach in die Musicals, was ich sehr interessant fand. Es gab ja mal bei den Short Stories gab es auch mal eine Vampirfolge, glaube ich, wo Chibiusa. Ah, das hatte ich schon wieder vergessen, ja. Ja, das war auch so ein bisschen der Junge, der die Blumen isst, war das ein Vampir? Ja, genau, das war der Vampir. Okay. Ja. Es ist eine ganz andere Richtung und ich finde am Dracula einfach schön, dass die Story sehr ernst und sehr düster wieder ist und dann doch wieder zeigt, in Deutschland auch vergisst, Sailor Moon ist eben nicht unbedingt nur etwas für Kinder, sondern man kann in jedem Alter dran Spaß haben und gerade bei komplexeren Stories finde ich das einfach schön, dass dann doch so komplex gestaltet. Das ist was, wenn man immer den Publikum sieht, man lauter Dreijährige sitzen. Das ist auch bei der Live-Show von PGSM so und vor allem in den News, die Kamera zeigt vor allem die ganz, ganz Kleinen. Und dann sitzt du da stundenlang mit sehr kleinen Kindern und die Handlung ist nicht unbedingt für sehr kleine Kinder geeignet. Stimmt, also ich glaube, es gab auch noch andere Altersklassen, die es geschaut haben, aber natürlich auch viel kleine Kinder, weil genau wie beim Yay, Sailor Moon, es ist toll, egal was es ist irgendwie cool, ich muss dahin. Ja, also ich bin vor allem auch, ich bin so richtig weich gekocht worden von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, aber die Schauspieler sind so gut und die Musik ist so gut und das ist so gut. Und jetzt hast du es vorgeschlagen und es stimmt, die Schauspieler sind super und die Musik ist super. Und es fängt auch süß an, wir haben gleich von Anfang an schon mal ein schönes Bühnenbild, das gefällt mir auch. Usagi macht sich schlafensfertig mit Tuxedo-Püppchen. Das Tuxedo-Püppchen ist wieder in der Kontinuität drin, jawohl. Weil das ist ja inzwischen in allen Sailor Moons gibt es das Tuxedo-Püppchen. Ich bin mir nicht mehr sicher mit PGSM, aber sonst hat jede Sailor Moon-Serie ein Tuxedo-Maskenpüppchen. Ja, das ist auch echt niedlich. Ja. Und ich finde auch Miyuki Kanbei, also diejenige, die Usagi spielt, ich finde, sie macht es so wahnsinnig toll. Man kauft ihr die Emotionen einfach alle so ab. Ich mag die Schauspielerin, aber die Charakterisierung von Usagi im ganzen Mew mag ich nicht, weil da komme ich später noch dazu, wenn man das in den Szenen auch sieht. Aber die Art, wie Usagi hier gezeichnet wird, da habe ich sehr viel dazu zu sagen. Das ist mir zu... Naja, das emotionale Zentrum sein. Sie sollte das Herz der Gruppe sein. Und das ist sie, finde ich. Das lässt man sie hier nicht sein. Sie wird oft sehr albern und kindisch gezeigt und sie ist immer abhängig und weinerlich und bedürftig. Und sie sollte die sein, die den anderen gefühlsmäßig was gibt und nicht, die immer von den anderen Gefühle saugt. Ich finde aber, sie wächst aber im Musical an sich dann über sich hinaus. Ja. Am Anfang ist sie wirklich von den anderen sehr abhängig und wirklich das kleine weinerliche Girl, was sagt sie auch selber von sich. Mhm. Und dann ganz zum Schluss, als Pluto ihr dann die Meinung geigt, dann wacht sie so ein bisschen auf. Das ist so eine Art Wachrütteln und dann ist sie auch wieder voll dabei. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie erstmal so ein bisschen... Ja, sie hat einen Arc. Sie hat wirklich eine richtige Charakterentwicklung im Mew. Das stimmt. Sie wird wirklich viel, viel stärker. Aber, naja, also der Anfang ist süß. Sie ist in ihrem Zimmer, macht sich schlafen, dann hat sie einen Albtraum. Und das mochte ich schon mal nicht. Weil ich mag es natürlich nicht, wenn Usagi gequält wird und ich mag es nicht. Usagis Superpower ist Freundschaft. Und jetzt sagen wir gleich am Anfang, kriegen wir so ein Foreshadowing, dass diese Freundschaft wird versagen. Ja. Und natürlich, das ist für Usagi sehr schlimm. Aber das ist auch für mich schlimm. Alles klar, gut. Eine Freundin hatte mir nämlich gesagt, sie fände diese Sailor Moon jetzt ziemlich nervig, wenn es nicht die Darstellerin Miyuki Kanbe wäre, weil Miyuki einfach die man sofort ins Herz schließen kann. Und ich glaube, hätte ich da auch eine andere Sailor Moon Darstellerin gehabt in dem Musical, ich hätte Sailor Moon furchtbar nervig gefunden. Und nur dadurch, dass es Miyuki jetzt wirklich ist, kann man das am Anfang nervig, wenn sie da sehr hoffnungslos die ganze Zeit rummault, sage ich jetzt mal. Ja, sie ist eine sehr warme Usagi, das stimmt, sehr sympathisch. Ja, sie ist wirklich eine ganz tolle Person gewesen. Die ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, die ist 2008 verstorben, die Darstellerin. Ja, die ist sehr jung. Leider gestorben. Die hat einen Herzfehler und... Unerwartet, ja. Ja, genau, sie hatte noch eine andere Musical-Rolle angenommen in Les Miserables, in der japanischen Version, also eine ziemlich große Produktion und dann musste sie leider zurückstecken und dann ist sie leider dann gestorben. Okay. Sehr traurig. Das ist sehr schade, ja. Die war super. Die war voll süß. Ja. Okay, gut. Aber zurück zur Szene jetzt. Also, wir waren in der Albtraum-Szene. Ja. Und ehrlich gesagt, obwohl ich die schon zweimal jetzt gesehen habe, ist mir fast nichts davon hängen geblieben, aber es ist eben der Albtraum, wo sie ihre Freundinnen verliert nach und nach. Und mir ist gleich aufgefallen, wie gut mir die Choreografie gefallen hat. Sie haben Spiegel aufgestellt in ihrem Zimmer und sie spiegelt sich oft darin, die Choreo spiegelt sich darin. Es kommen einen ganzen Haufen Helfershelfer auf die Bühne, die sie hochtragen und um sie rumschwirren und das ist sehr unheimlich und die Musik, weil sie sich ein bisschen mehr trauen und nicht alles so poppig ist, sondern weil sie ein bisschen ins Unheimliche reingehen mit der Musik, das hat mir gleich sehr, sehr gut gefallen. Das ist schon ein sehr starker erster Eindruck in der Szene. Das finde ich auch. Es ist halt so die Grundlage für die ganzen Musicals, diese erste Szene. Mhm. Wirklich, es fängt schon düster an, finde ich. Mhm. Also erst macht sie sich der Date fertig und freut sich ihres Lebens und dann kommt dieser Albtraum. Was dann geht es sehr, sehr heiter weiter. Dieses, du darfst dich nicht mehr verwandeln und sie glaubt diesem Traum das dann auch. Das fand ich natürlich von Anfang an, das ist so... Für mich ja, war das ist halt nicht irgendwie nachvollziehbar, warum sie das glaubt. Ich habe jetzt auch Leute gehört, die gesagt haben, das ist eben, also in einem Podcast haben sie gesagt, das ist die Magie, die Bösen eben haben, diese Träume. Wir kriegen eine Menge Zeug, wir kriegen Träume, wir kriegen Starseeds, wir kriegen einen Mischmasch aus allem. Aber im Moment geht es um Träume und um Spiegel, das passt schon mal. Und das Aufwachlied, dann kommt ein Aufwachlied, weil sie hat jetzt verpennt und jetzt kommen ihre Senshi und schmeißen sie aus dem Bett. Und das hat mir gut gefallen. Ich mag es nämlich, wenn am Anfang ein fröhliches Lied kommt, wenn sie ein normales, lustiges, fröhliches Leben haben. Das heißt, das Lied geht gut ab. Genau, das Wake Up Usagi-Lied, das wird auch im dritten Dracula-Musical nochmal etwas anders aufgegriffen. Das ist ein sehr fröhliches Lied, wo auch wirklich alle Leute nochmal auf die Bühne kommen, also alles Enchi und man wirklich sehen kann. Das finde ich auch sehr schön gelöst. Und wir haben eine kurze Usagi-Mamo-Szene, wo man merkt, die beiden haben Interaktion, sie fassen sich auch mal an und die Autos sind dann gleich da. Hallo Now, also es ist super. Genau. Alle kommen rein ins Haus, auf einmal sind alle in ihrem Zimmer. Ja. Und dann kommt eine ganze Menge Szene. Slapstick, wo Usagi sich quer über die Bühne schleudert, das strengt mich ein bisschen an, aber der Schuhgag war gut. Er sagt, wow, ihr habt ja alle eure Schuhe an und dann, alle ziehen dann peinlich berührt ihren Fuß hoch. Schuhe im Haus, wo gibt's denn das? Und das fand ist eine Comic, die gut. funktioniert für mich. Das fand ich witzig. Aber die Slapstick, kein Fan. Und dann kommt Chibiusa. Und ja, genau. Eine sehr selbstbewusste kleine Chibiusa. Ja. Die Schauspielerin ist schon ein bisschen älter, das fand ich ganz gut, weil ja. diese Schauspielerinnen sind meistens auch gut. Und dass sie gleich ein Lied aus einem sehr viel älteren Mew singt, das fand ich auch süß. Die ist ja auch schon länger dabei gewesen, die Chibiusa-Darstellerin Ayano Gunji ist das, die war schon dabei. Das ist ihr letztes Musical gewesen, leider. Mhm. 12, also sie war mit einer der ältesten Chibi Moons zu der damaligen Zeit. Aber ich finde, man merkt es auch, weil sie ist ja. einfach super selbstbewusste Chibiusa, die ja. Usagi in den Wahnsinn treibt. Ja. Ich kann ja, sie so nicht hassen, weil sie so gut ist. Ja, sie ist super. Für das, also, für die Rolle ist sie wirklich, sie ist voll drin. Sie haben ja. auch gleich Stress miteinander, weil sie sofort Usagi anfeindet und sagt, ich, Mamo soll nur mich lieben und dich stecke ich hier doch locker. Also dich lasse ich doch locker hinter mir, ich bin viel toller und deswegen liebt Mamo mich ja. mehr. Und ich mag eigentlich diese Art Streit nicht unbedingt, weil sie sich gleich ja. so als einen, ja, aber es ist witzig. Aber das Thema, dass sie ihren Vater liebt, wäre ja okay, aber zu sagen, ich will, dass er mich als Frau oder Freundin nimmt, also ja, das ist immer... ist eben auch das Black Lady-Thema wieder später in anderen Musicals oder ja. in der zweiten Staffel. Das ist ein bisschen... Das wird hier mit einem sehr groben Spachtel aufgespachtelt, sehr dick aufgetragen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Witzig fand ich das Hiragana-Thema, weil wir hatten das auch schon vorher, dass sie einen Brief mitbringt und dann sagen die, wo sie sagt, der ist von meiner Mutter und die Leute sagen, oh, alles in Hiragana, da hat sich ja nichts geändert bei Usagi. Und ja. ich fand das eigentlich immer sympathisch, weil für mich, das war, habe ich das bisschen mein Headcanon, dass einfach in der Zukunft in Crystal Tokyo so viele Nicht-Japaner leben, dass man gezwungen ist, Hiragana zu schreiben, weil man nicht erwarten kann, dass die alle erstmal 10 Jahre Kanji lernen, bis man sich mit ihnen schriftlich verständigen kann. Und dass sich vielleicht der Gebrauch von Hiragana dadurch ein bisschen durchsetzt. Aber das ist natürlich nur ein Headcanon von mir. Und dieses Mal ist Chibiusa diejenige, die auffliegt, weil der Brief ohne Kanji geschrieben ist und sie sagen, Moment, den hast du geschrieben, oder? Genau. So blöd ist nicht mal Usagi. Das ist eigentlich schön. Das mag ich, wenn sie eine Szene bringen und ihr einen neuen Dreh geben und es ist überzeugender. Und das ist sowas, was das Musical ein paar Mal macht und recht gut macht. Und das hat sie ja ganz witzig gemacht. Also sie hat sich ihr eigenes Empfehlungsschreiben geschrieben und ja, das fliegt auf. Sie ist mit dabei sein, sie möchte Usagi in der Vergangenheit beschützen und möchte vollwertiges Teammitglied sozusagen werden. Mhm. Ein Brief als Rechtfertigung, ja, Mama in der Zukunft hat das aber gesagt, das müsst ihr jetzt akzeptieren. Ja. Und sie fliegt auf, aber sie ist nun mal schon mal da. Eigentlich, sie hat ein paar gute Szenen im Mew, aber... Es ist auch so ein Fall von, sie haben so viel Zeug in dieses Musical reingemacht, was nicht unbedingt zur Handlung beiträgt. Also mit Chibiusa, da kommen nachher noch Szenen, wo ich denke, warum haben wir, wir brauchen Chibiusa, weil die Kinder im Publikum sie lieben, denke ich mal. Nee, es hat auch noch einen anderen Grund, weil gerade im nächsten Musical spielt ihr Sternenkristall eine ganz große Rolle. Ah, okay. Schon ein bisschen im System, dass Chibiusa da so ein bisschen in den Fokus gerückt wird teilweise. Okay, also ich muss sagen, aufgegriffen. Ja, ich habe ein Resümee in meine Notizen geschrieben, dass ich die Charaktereinführungen in den ersten 15 Minuten ziemlich gut finde. Wir haben keine Hotaru, aber wir haben ein paar richtig gute Charakterszenen für Rei, für Makoto. Wir sehen, wie Mamoru gestrickt ist, wir sehen Haruka sehr, sehr schön. Das machen sie eigentlich schon ganz gut. Ich finde auch, dass die Chemie von den Inners sehr stimmt. Ja, sie ist super. Wir haben zusammen gewesen. Also nicht Miyuki, aber halt Ami und Rei und Makoto, die sind schon 2 Musicals davor als Inner-Team aufgetreten. Und das, auch meine Lieblingsinners, muss ich dazu sagen, weil die Chemie von den Vieren einfach stimmt. Wir sind auch alle, bis auf die Sailor Jupiter, alle in derselben Altersklasse. Mhm. Und die an Medien sie verfolgt, die sind immer noch zusammen, ganz mhm. viel. Die machen immer noch ihr Ding zusammen. Oh, das finde ich schön. Das ist super, das ist süß, ja. Also sie sind wirklich gut. Sie sind sehr verschieden voneinander und haben jeder wirklich, das ist auch, finde ich, auf der Bühne schön. Sie haben oft kleine Charakterszenen am Rand, sie sind in Character in jeder Minute, ja, und das kriegen sie hier sehr gut hin. Und schon in den ersten 5 Minuten weißt du, wo sie auf der Bühne stehen, wie sie drauf sind. Auch schon, dass die ein bisschen älter sind. Also bis auf Makoto, die ist da gerade erst 16, sind die alle anderen sind über 20. Okay. Ja, man sieht es, aber das ist, mehr Erfahrung haben. Wenn sie besser dadurch, ja, wenn sie besser auf der Bühne sind, nehme ich das gerne in Kauf. Was ich am Anfang, was mir sehr aufgefallen, naja, das kommt noch, nein. Die Kostüme, naja. Okay, jetzt geht's ins Tomoe-Labor. Und jetzt haben wir Hotaru. Und wir haben auch noch einen neuen Charakter, der eingeführt wird. Ja. Ich dachte, es wäre Kaori Knight, aber es ist Death Lamia. Lamia, genau. Oh. Ja. Lamia ist super. Jede Szene, in der Lamia spielt, ist automatisch wirklich 100% besser, ja, nur weil sie auf der Bühne steht. Und sie ist auch so ein Charakter, man hatte sowas nicht davor. Man dachte halt wirklich am Anfang, das ist so eine Art Kaori Knight. Ja. Aber sie ist halt was komplett vom Charakter anderes. Die ist ein bisschen durchgeknallt, aber irgendwie auch sehr tiefgründig. Je öfter man diese Musicals guckt und desto mehr man ihre Motive durchschaut. Ja, sie haben gleich hat sie mir aus. Mir war nicht immer gleich klar, auf welcher Seite steht sie, was ist sie eigentlich und was will sie, aber es macht immer Spaß, ihr zuzuschauen, und sie singt ein richtig tolles Lied. Momano Odori. Das kennt man sogar. Genau, das kennt man ja auch schon. Genau, es ist sehr bekannt. Ich kannte das Lied schon. Es ist wirklich schön. Gutes Schurkenlied. Und das und Labor da hat gutes Bühnenbild, ja. Bei dem Lied wieder auf Sailor Moon, die Königin des Animes der Zweideutigkeit. Also gerade in dem Lied Momano Odori, als ich die Übersetzung da angefertigt habe mit den Pheromonen, wo ich mir dachte, es schreit quasi nach Sex, ne? Das ist dann teilweise eine Sache, wo ich mir denke, es sind Kinder im Publikum, Leute. Ja. Es ist ein bisschen unangebracht. Also klar, es ist ein Vampir-Thema, aber... Das hat sie öfter. Sie schreit nach jungen Männern, auch später im Stück. Ja. ja, das ist das in Sailor Moon, aber das hast du oft, dass die bösen Frauen extrem super sexy sind und die weibliche Sexualität wird hier schon ein bisschen dämonisiert dadurch. Ja, während Usagi, die eigentlich die ganze Zeit knutschen will, die unschuldige Seite davon verkörpert, und die, das ist was, das haben wir in anderen Podcasts auch schon gesagt, das nervt natürlich schon. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, ich finde es nur schade, vor welcher Zielgruppe das dann teilweise gemacht wird. Ja. Und ich weiß nicht, ob die japanischen Kinder einfach eine andere Mentalität für sowas haben, aber... Nein, das ist eine Lektion für die Kinder, die sagt, eine Frau darf ihre Sexualität nicht zeigen, sonst ist sie böse. Deswegen hat die Mutti von den Kindern wahrscheinlich immer diesen Kleidungsstil, der alle Kurven einebnet, und die Schurkinnen auf der Bühne sind extrem kurvig. Und stimmt. Das ist schon so ein Ding, das ist aber in Sailor Moon steckt das drin, auch bei Beryl im zivilen Leben, ihre frühere Identität, hat ein sehr züchtiges Kleidchen, und dann als Queen Beryl platzt sie aus ihrem sehr engen Kleid beinahe raus. Mhm. Das ist schon drin, aber die Schauspielerin, also für mich, wenn ich sie sehe, macht sie was Tolles draus, sie ist super sexy. Ne? Und für manche Kinder ist es auch klasse. Ich weiß, also nicht, also eins von meinen Kids, gab es in der Schule plötzlich Kinder, die üble sexuelle Sachen gesagt haben. Und da war mein Kleiner sehr verstört, und dann hat er aber gemerkt, oh, Lady Gaga ist sexy und bei ihr ist es toll. Manchmal ist es schön, wenn eine Frau sexy ist und es ist nicht negativ besetzt. Aber hier ist es ja negativ besetzt. Ich weiß nicht, wäre diese Lamia eine Bedrohung für Kinder? Aber, naja, das ist ein Ding bei Sailor Moon, da dass sie vor allem früher noch viel mehr gemacht haben. Deswegen mag ich in den neuen News Beryl. Ja, sie hat ein tolles Kleid, aber vor allem, sie kommt auf die Bühne mit Rüstung. Sie hat ein Panzer, also sie ist, hat ein Kettenhemd und darüber hat sie noch einen Plattenpanzer, glaube ich, und ein Schwert in der Hand. Und das gefällt mir natürlich viel, viel besser. Stimmt, und der Reconquista macht sich auch viele Dinge alleine einfach, ja, ne? Und sie das kann stimmt. auch jederzeit den Boden aufwischen mit jedem, der ihr in die Quere kommt. Sie ist wirklich sehr cool. Und nicht, weil sie sexy ist, sondern generell man sagen, auch. Ja. Und wobei auch im Dracula kann man eine Menge starker Frauen. Oder kann man auch sogar Lamia jetzt als Beispiel anführen. Klar, vielleicht ist sie jetzt eher... Wobei ganz zum Schluss ist man auch nicht mehr so ganz sicher, auf welcher Seite sie wirklich steht. Und vielleicht muss man das auch nicht nur negativ auffassen. Ja, klar, sie wird sehr sexualisiert, auch gerade durch die Outfits. Sie hat ja zwei Outfits und auf dem zweiten hat sie ganz heftig, das fällt gerade in dieser besseren Qualität extrem auf, dass da einfach Stoff drauf genäht ist. Nicht so viel vorhanden war bei der Schauspielerin. Okay. Das ist auch ein bisschen schade, aber es ist ja nicht unbedingt was Schlechtes eigentlich. Es wundert mich auch nicht, weil klar, das Vampir-Thema ist auch immer sehr sexuell aufgeladen. Stimmt. Das wundert mich jetzt nicht, dass wir es haben. Also, sie ist toll. Ich finde sie toll, aber ja, die Botschaft ist nicht immer so toll. Ah, genau. Man muss es immer interpretieren, wie man möchte. Der alte Tomoe hat die Schulterpolster des Todes. Sehr bizarr. Und ich habe es ja schon geschrieben, ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn als Berserk erkannt später. Also, Spoiler, er ist derselbe Charakter. Und ich habe, als der Berserker zum ersten Mal auf die Bühne kam, dachte ich, dich kenne ich, du bist der Sportlehrer aus Eien Densetsu. Und als er sich später der Tomoe enttarnt hat, dachte ich mir, nein, wie konnte ich den? Und ich habe ihn an der Stimme erkannt. Ich hätte den Tomoe doch auch an der Stimme erkennen müssen. Ich habe ihn nicht erkannt. Da sieht man mal, was für ein guter Schauspieler er einfach ist, ne? Ja, also das hat er schon hingekriegt. Und er ist auch er hat sehr schöne Nuancen als Tomoe. Er ist mit Hotaru zum Beispiel sehr viel netter. Und er ist sehr bedrohlich, ohne creepy zu sein. Und diese Bärenanspielung, die hätte man ja raffen können, weil der Berserker ist ja auch ein Bär. Und ich habe es nicht gerafft. Aber was mir gefallen hat, die haben eine gute Vorgeschichte und du hast innerhalb weniger Minuten eine ganz klare Vorstellung. Er kommt aus dem 15. Jahrhundert, er ist 600 Jahre alt, sie haben dieses Alchemie-Thema, diese Homunkuli und was sie wollen, also die Weltherrschaft oder der Star Sido von Shibyusa. Eigentlich ist an dem Zeitpunkt, wo die Laborszene vorbei ist, ziemlich klar, was will Team Tomoe? Und wer sind die? Bis auf die Bärengeschichte, die ich nicht gerafft habe. Aber, ich fand's gut. Sehr gelungen. Ja, genau. Ja. Wobei, wie kommst du jetzt darauf, dass er aus dem 14. Jahrhundert kommt? Sie sagen, er wäre 600 Jahre alt. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Nee, das sagt er zu Lamia. Er sagt, du grausige 600 Jahre alte Frau. Und dann widerspricht sie ihm und sagt, nein, ich bin so alt wie der Mythos. Weil okay, aber die sind alle sehr alt. Ja. Darauf können wir uns einigen. Und dann kriegen wir die Managers. Ja, die sind einfach nur für die Kinder-Sidekicks, ne? Das ist ein bisschen nervig. Wir haben die in ganz vielen Musicals und hier sind sie weniger nervig als in anderen Musicals. Aber sie können gut singen, sie können super tanzen, sie haben viel Ausstrahlung, aber sie sind sehr nervig. Das war auch furchtbar, die zu untertiteln, gemacht habe. Ja, oh, okay. Das war furchtbar. Was ich aber gemerkt habe, ich habe einen neuen Kandidat für meine Queer Representation. Es gibt einen, in den anderen Podcasts haben sie gesagt, man hat ihn in einer Gay-Bar aufgelesen. Du hast es, glaube ich, mit einer Transvestiten-Bar untertitelt, jedenfalls. Was mich daran nervt, ist, dass Tomoe gesagt hat, ja, die sind hier minderwertig, weil die sind aus irgendwelchen zwielichtigen Vierteln, inklusive einer Gay- oder Transbar. Also das macht ihn zu einem minderwertigen Charakter in dieser Szene und zu einem Comic Relief, weil er dauernd damit kokettiert, dass er ja auch als Frau hier auftreten könnte oder wollte oder naja, es ist keine gute Repräsentation, gebracht, aber es ist auch eine, die wir in unserer Liste nicht hatten, weil ich es noch nicht kannte. Und ich mache natürlich da immer eine gedankliche Notiz. Ja klar, also ich finde das auch ein bisschen gemein, wie er da betrachtet wird, aber ja. Vielleicht ist das, habe ich ja in einem anderen Podcast schon mal gesagt, ist das in Japan vielleicht einfach gerade zur damaligen Zeit die Mentalität war, dass man sich eher darüber lustig gemacht hat. Ja, zur damaligen Zeit. Music Hills haben wir auch schon mal gesagt, haben wir das ja dann auch mit Mama und Papa und ja. Es ist nicht schön. Ja, und das war ein Ding, was diese vier, also dass man eine Slapstick Truppe dabei hat, das war in anderen Musicals auch schon und auch die waren oft sehr garstig und einfach nur laut und hampelig. Also ich habe sie die vier Hampel genannt. Es sind Homunkuli. Man hat, also Tomoe hat sie erzeugt und hat ihnen erzeugt, genau. Seelen eingepflanzt, die er für minderwertig hält. Deswegen sucht er jetzt die Starseeds, um bessere Homunkuli zu machen. Und mit denen ködert er die Vampire, weil er sagt, dann seid ihr unabhängig von der menschlichen Blutversorgung. Und Dracula findet es sinnlos. Aber zu Anfang jedenfalls, genau. Ja, er ist nicht überzeugt. Und Lamia dagegen fährt voll darauf ab und sagt, ich brauche unbedingt diese Homunkuli. Und deswegen verbündet sie sich mit Tomoe. Und Tomoe muss den Dracul erst noch lange überreden und sagt, damit könntest du deinen Fluch brechen. Und zum Dracul sag ich später noch was. Genau. Die vier Kaspers sind jedenfalls auch oft verkleidet und machen Imitationen. Und das ist zum Teil ganz witzig. Das ist eins von ihren besseren Teilen. Und jetzt kamen Usa und Mamo im die sind jetzt inzwischen im Park, deswegen haben die da eigentlich Usagi auch aus dem Bett geschmissen, weil alle zusammen wollen in den Park und sie sind im Park und Usa Mamo sind im Boot und singen. Singen und ich dachte mir, das kenne ich und das mag ich. Das ist, ja, das sieht das sehr schön. Das ist aus dem zweiten Musical, da haben sie das auch schon gemacht und die beiden singen sehr schön. Ich bin nicht überzeugt hier von diesem Usa Mamo Ding, weil ich den Mamoru, ich mag ihre beide Dynamik nicht und ich mag diesen Mamoru, finde ich, denn der ist sehr kalt und unzugänglich, aber er kann unglaublich gut singen und tanzen und er ist sehr elegant. Dazu müsste man vielleicht auch anmerken, wenn man die Making-ofs sieht, da wurde er auch mal interviewt und dann wurde gesagt, ja, ich dachte, ich bekomme eine Partnerin, die etwas älter ist, sie ist eben doch noch sehr kindlich, hat er dann gesagt. Und ja, man merkt, also ich finde, auch Backstage, die gehen sehr freundlich miteinander um, aber eben wirklich auf dieser freundschaftlichen Ebene. Ich finde ihn trotzdem wahnsinnig attraktiv, ich weiß nicht warum. Also es ist mein Lieblingsmamoru ganz einfach, weil ich ihn so wahnsinnig heiß finde. Muss ich jetzt mal so sagen. Er ist ein schöner Mensch und vor allem sehr elegant in seinen Bewegungen. Aber dass das Drehbuch gibt ihm immer Szenen, wo er der emotionale Halt für Usagi ist. Und für mich ist ihre Partnerdynamik eigentlich eher umgekehrt. Er ist sich eigentlich im Manga und in vielen von den Anime- und Live-Action-Sachen, er ist sich unsicher über seine Gefühle und seine Identität. Und Usagi ist diejenige, die ihm da Halt gibt. Und im Musical hier haben wir es umgekehrt. Usagi ist unsicher und er gibt ihr immer wieder Bestätigung und richtet sie auf. Einerseits ist das sein Job, er ist nun mal der Helfercharakter für Usagi. Andererseits ist das eine Paardynamik, die fand ich nicht schön. Also jetzt wurde einfach mal die andere Seite beleuchtet, ne? Ja, wie gesagt, also gerade im Manga ist es ja so, dass Usagi ihn immer aufbauen muss und man sich dann echt denkt, reiß dich mal zusammen, mein Freund. Ja, aber ich fand das überzeugend. Und hier ist es so, dass er ja auch sagt, du benimmst dich wie ein Kind und er benimmt sich, als wäre er der Erwachsene hier. Und das, naja. Und wenn du sagst, dass das im Making-of auch so rauskam, ja, das kommt auf der Bühne eben auch raus. Und das, ich will immer schon auch sehen, was gibt ihm eigentlich diese Beziehung. Und hier ist es umgekehrt. Naja, die Hampelmänner kommen jedenfalls verkleidet als, es hilft natürlich auch nicht, dass Mamoru hier als Usagi ihn küssen will. die Szene gab es ja schon mal in einem anderen Mio, wo Mamoru dann einfach nur abgewunken hat und mit der Situation, man hatte den Eindruck, einfach überfordert war und nicht klarkam und jetzt lieber nicht küssen wollte und schon gar nicht vor 10.000 Zuschauern. Genau. Und hier kommen plötzlich diese Enten und Schwäne angeschwommen und dann fängt er an, einen Vortrag zu halten über das Wesen von Enten und Schwänen und dass er oder die Gänse, dass er die Gänse bevorzugt, weil sie ihrem Partner treu sind und sagen, ja, dann will ich eine richtige Gans werden. Das fand ich natürlich süß. Ja. Aber was hält er hier Vorträge? Das ist schon sehr, sehr bevormundend und unangenehm. Und dann ist man richtig froh, dass sich hier die Enten und Gänse enttarnen als die Schurken und sie wollen Hotaru und Shibiusa überfallen und werden von Usagi, von Tuxedo Mask ziemlich verprügelt. Usagi schlägt sich den Kopf an, fällt zu Boden und sagt hinterher eben auch, dass sie sich nicht getraut hat. Aber mir hat eigentlich die Action-Szene schon gefallen, weil Tuxedo Mask ist sehr eindrucksvoll. Das stimmt. Er ist halt ein sehr starker Charakter da in dem Musical, ne? Er ist sehr gut, er ist sehr elegant und hat sehr gute Kampfszenen und die sind gut choreografiert. Die Action ist sowieso sehr gut in dem Musical. Und Usagi sagt dann, sie hätte sich auch nicht getraut. Erst sagt sie, sie hat sich den Kopf angeschlagen und dann sagt sie, sie hat sich nicht getraut, sich zu verwandeln wegen ihrem Traum. Und an der Stelle, das ist der große Minuspunkt für mich im Musical. Das machen sie mit Usagi und das machen sie auch mit anderen. Man nimmt ihnen ihre Power weg, ihre Macht. Sie wird jetzt runtergestutzt. Und sie muss sich das an was anderes erinnert. Sie muss sich das alles zurückholen und zurückerobern. Aber das Musical, habe ich schon den Eindruck, hat als Hauptthema, dass die Mädchen ihre Macht verlieren. Und das mag ich nicht. Aber du wolltest was sagen. Genau, das mit den Träumen, das hat mich so ein bisschen an die zwei erinnert, wo dann Mamoru diesen Traum hatte, dass wenn er mit Usagi weiterhin zusammenbleibt, dass dann etwas Schlimmes passieren wird und sie am Ende sterben, denn er sich ja auch von ihr dann trennt. Er stellt diesen Traum ja irgendwie auch überhaupt nicht in Frage. Oder war es dritte Stelle? Ja, und das mochte ich auch nicht. Ja, das ist so ein, vor allem das Dumme ist, sie reden nicht darüber. Ja, genau. Bis jetzt ein bisschen, ja, ich hatte einen Traum, aber sie sagt halt nicht genau, warum und warum ist sie beschäftigt. Mhm. Es ist einfach so in der Welt stehen und die anderen gehen aber irgendwie auch nicht richtig drauf ein. Das ist so ein bisschen. Das wäre nämlich, wenn sie gesagt hätte, was in ihrem Traum passiert ist, wäre das Musical anders verlaufen, weil die Dinge, die sie in dem Traum sieht, passieren ja nachher auch. Und das hat es bisher auch nicht gegeben, dass Usagi prophetische Träume hat. Aber es sind ja auch nicht, ist nicht ihre Fähigkeit, sondern es scheint von Lamia scheint der Traum geschickt worden zu sein. Aber woher weiß Lamia sowas? Naja, also ich bin generell kein Fan von Usagi, wenn sie machtlos ist oder wenn man sie da zurückschneidet. Und das haben wir hier ziemlich, weil sie sich nicht verwandeln kann und jetzt ist sie plötzlich eben nur ein kleines Mädchen, das mag ich nicht. Wir haben eine... Ich finde es dafür dann nachher halt umso schöner, dass sie dann wieder über sich hinauswächst und es dann doch wieder schafft. Mhm. Eben. Naja, aber ist ja auch egal. Ja, also so es mag wird, das halt jeder sie anders. Wächst darüber raus, okay. Dann gibt's von den vier Humblen eine ziemlich coole Tanzeinlage, ehrlich gesagt. Sie können wirklich gut tanzen und sie machen hier so ein sie tanzen einfach mal eine Weile rum, weil die Kulissen im Hintergrund wahrscheinlich umgebaut werden müssen. Ja, und dann haben die eben vorne eine Tanzeinlage, die ist ziemlich cool. Dann fangen sie an rumzuschreien und ehrlich gesagt, an der Stelle habe ich vorgespult. Ich habe keine Ahnung, worüber sie rumschreien, aber es hat dann auch gereicht. Da denke ich mir, wie kommt man auf dieses Skript, wie kommt man darauf, dass sie jetzt so rumbrüllen müssen? Gerade die weibliche von den Kaspern da, die ist ja dann sehr... Ich habe kein... Das ist oft, also bei wenn sie Slapstick haben, dass die Komik erzeugt wird, indem man sehr laut rumschreit, hatten wir in anderen News auch und es ist immer nervig. Auch nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und die sind auch nicht wirklich wichtig. Also sie sind ja keine tragende Rolle für das Musical. Man hätte die auch super einfach weglassen können. Ja, oder ihnen eben nur Actionrollen geben und nicht, sie stehen auf der Bühne und unterhalten das Publikum und es hat nichts mit der Handlung zu tun. Ja, ich find's auch nervig. Das einzig Witzige an der Szene fand ich, dass sich dann halt der der sich so ein bisschen als Transvestit geoutet hatte davor, dass der mit dem Publikum so ein bisschen flirtet. Das fand ich dann wieder ganz lustig. Ja. Die anderen halten ihn dann sofort zurück. Genau. Aber an sich fand ich das wieder ganz... ja, sie haben... Das macht sie doch sympathisch so ein bisschen. Ihre Imitationen, die sie machen, sind eigentlich klasse, aber diese Slapstick-Geschichten hätte ich... ja, wie gesagt, irgendwann hat es mir dann gereicht. Und jetzt geht's... Braucht sie einfach ja. In der, die andere Szene hat damit aufgehört, dass Usagi, Chibiusa und Minako in den Teich fallen und es fängt auch noch fürchterlich an zu regnen und jetzt schlüpfen sie unter in einem Haus in diesem Park und es ist Draculs Haus. Genau. Wir haben noch eine Dracul und Tomoe Schurkenkombo und das hat mir schon mal gut gefallen. Weil ich finde, es ist auch ganz gut, dass die Bösen nicht von Anfang an verbündet sind. Wir haben halt mehrere Antagonisten Lager und irgendwie Tomoe im Pakt mit ihm schließen, aber Dracul ist dann so, da springt für mich nichts nicht. Und du bist sowieso im Gegensatz zu mir ganz niederlebender Freund. Ich möchte mit dir eigentlich sowieso gar nichts zu tun haben. Und fand ich auch sehr interessant. Ja. Ich mag Schurkenkombos generell, wenn wir die Leute kombinieren und dann wird es interessanter, weil jetzt ist Tomoe, er hat eben eine neue Geschichte. Es ist auch ein bisschen verwirrend, weil viele Dinge, die im eigentlichen, in der Tomoe-Staffel überhaupt erst mühsam etabliert werden, sind hier schon voll da. Also die Talismane sind schon da, Hotaru ist schon etabliert als Sailor Saturn. Aber, die Sensi platzen jetzt rein und das ist auch... Wollen wir noch ganz kurz was zum Schauspieler von Dracula sagen? Ja? Den haben wir noch gar nicht erläutert. Und zwar ist das ja Yuta Mochizuki, auch der zweitlängste Darsteller der Seram-Yu-Reihe, der am Anfang im ersten Musical Kunst-Titel gespielt hat und dann später... Er war ein 98. super Mamoru. Ich kann mich mit ihm nicht anfreunden. Vielleicht, weil ich ihn halt zuerst als Endymion und dann später als Dracul gesehen habe. Mir kam immer ein bisschen vor. Er hat es gut gemacht, aber wo ich dann immer so ein bisschen alle sagen, ja, gerade Ansa Oyama und Yuta Mochizuki, diese Chemie, wo ich dann so denke, ja, könnt ihr gerne sehen für mich. Ich habe ihn als erstes als Mamoru gesehen und ich finde ihn sehr sympathisch, weil er ist auch super sympathisch, das stimmt. Also und er kann es auch, er kann gut singen, er kann gut schauspielen, er kann gut tanzen, er ist eine Seram-Yu-Legende schon fast. Und ich finde es auch schön, dass er mit dem Tomoe, mit dem Ryoji Kasahara auch so gut, wir auch Backstage viel zusammen gemacht und auch viel an der Produktion der Musicals mitgewirkt. Okay. Und man merkt es auch, wenn die auf der Bühne sind, dass die einfach Kumpels sind und das finde ich immer ganz nett. Das ist gut. Er ist auch ein guter Dracula, aber das Mew gibt ihm nicht sehr viel zu tun und gibt ihm sehr unglaubwürdige Dinge zu sagen, aber dazu komme ich noch. Die Senshi platzen rein, Dracul gibt eine Zaubervorführung und das ist das so unnötig und schlecht. Finde ich nämlich auch, Da dachte man sich auch, man brauchte irgendwie so Füllstoff oder warum das, macht das ihr das? Das Musical dauert über 2 Stunden. Wir brauchen 0 Füllerszenen. Absolut 0. Wir haben kein Problem damit, ein Musical zu füllen. Und er gibt eine, vor allem die Kinder, was ist denn für die Botschaft an die Kinder? Ihr könnt in ein fremdes Haus platzen und dann tut ihr einfach, was euch gesagt wird. Gut, eigentlich sollte man das nicht tun, wenn man in ein Schurkenhaus platzt. Und das kommt ja später auch nochmal. Sie sind plötzlich lauter brave kleine Mädchen, die sich hinsetzen, weil Dracul ihnen was zeigen will. Die Zaubervorführung ist nicht gut und es ist auch kein guter Charaktermoment für niemanden. Usagi und Minako albern rum, das ist ja ganz nett, aber... Ja, total in Charakter, aber... unnötig. Auch mal ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja. Bringt die Handlung nicht voran, dann kommt Death Lamia und sofort wird's wieder gut. Sie singt und tanzt. Ist das Blood und Spirit Lied, oder? Genau. Ja, sie will junge Männer und sie sollen bitte auch Temperament haben und außerdem Blut. Ja. Große Choreo wieder auf der Bühne, sehr, sehr schön. In diesem Choreo-Ding will sie gleich Chibiusa kidnappen. Und Uranus. Davor finde ich es auch lustig, dass sie dann erstmal zu Mamoru hingeht, nach dem Motto: Oh, schöner junger Mann, komm mal her. Und Usagi dann mega eifersüchtig. Ja, reagiert. Die geht dazwischen, ja. Weil Mamoru wäre da voll drauf eingegangen, habe ich den Eindruck. Ja, warum auch nicht? Lamia ist ja sehr attraktiv. Guten Morgen, deine Freundin steht neben dir. Da würde ich mir das zweimal überlegen. Ja. Und vor allem die Genau, ganzen dann möchte ich. Bodyguards von deiner Freundin stehen auch neben dir. Da würde ich mir noch besser überlegen, ob ich jetzt Usagi Kummer mache. Ja, man merkt es halt hier, dass Lamia ist ja halt auch eine Lamia, also die Urform aller Vampire, die hat halt doch eine Ausstrahlung, ne? Auch diese, die Vampiren dann doch zu eigen ist. Ja, genau, aber du sagtest, dann möchte sie auch gleich schon Chibiusa sich schnappen. Ja. Ist Uranus dann und weiter. Neptun, also die haben sich verwandelt und gehen sofort dazwischen. Und sie haben ein sehr cooles Lied, sie haben einen sehr coolen Auftritt. Aber das Sie gab es haben. ja auch schon mal, das Lied im zweiten Musical, Shubi Uranus to Neptune. Ja, das ist ein bekanntes Lied und ihre Szene ist super, weil sie waren wachsam. Sie haben sich nicht einwickeln lassen von einer mittelmäßigen Zaubervorstellung. Sie sind sofort dazwischen gegangen, als es Ärger gab. Das Lied ist cool, nicht cool, das Sailor-Outfit. Sie haben. Sehr. Ja, sie haben eine hohe Taille und dann diese weiten Röcke und es ist so eigenartig proportioniert. Ich verstehe, Das dass liegt man viel aber auch an dem Bewegungsfreiheit Bildformat. braucht. Das Okay. liegt auch an meiner weil Okay. es eben keine DVD ist, es ist kein Breitbild und es ist halt ein bisschen verzerrt leider angekommen. Okay. Das sagt auch immer meine Mutter, wenn sie reinkommt und ich sie am gucke, meint sie, hey, warum haben die alle so dicke Oberschenkel? Die haben gar keine dicken Oberschenkel, einfach nur wahnsinnig verzerrt leider. Okay. Blöd, Dann das liegt es stimmt. vielleicht daran, dass die Proportionen eigenartig aussehen, wenn sie dieses Outfit anhaben. Und ich verstehe, dass sie natürlich maximale Bewegungsfreiheit brauchen und dass deswegen die Taille oft etwas höher sitzt in den Seramu-Outfits, damit man wirklich Beinfreiheit hat. Ich Mag die fand's. Outfits eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Ja, ich mag, dass sie wirklich glitzern, dass wirklich viel passiert auf dem Outfit. Das mag ich. Ich mag die Muse-Outfit generell. Aber da in der Szene fand ich, dass ihn das nicht wirklich gut rüberkommt. Aber es ist eine sehr coole Szene. Und dann wird direkt Chibiusa bedroht. Und wer kann das nicht dulden? Pluto. Finde ich auch schön. Ja, dass immer wieder diese Chibiusa-Pluto-Freundschaft aufgegriffen wird, weil ich finde es einfach wichtig. Da kommt Pluto vom anderen Ende der Welt, wenn es sein muss, und hält ihr mal ihren Stab unter die Nase. Oder jedenfalls, sie geht sofort dazwischen. Natürlich wird hier keine Chibiusa gebissen. Mich hat genervt, dass es hier so viel um Chibiusa geht. Ich wollte hier keine Chibiusa-Show sehen. Aber als Charaktermomente für Pluto und für die Outers generell, Uranus, Neptun, super. Wir kriegen noch mehr Monster. Und hier kriegen wir den Berserker zum ersten Mal. Und da habe ich ihn erkannt. Und ich dachte, Hast du ihn dann hey, erkannt? Okay. ich kenne den. Und dann wusste ich, mochte ihn eigentlich schon, auch wenn seine Rolle genervt hat, aber den Schauspieler mochte ich ihn eh in den Sets und dachte ich mir, okay, super. Der hat auch viel gemacht in den News. Er hat auch sehr, sehr viel gemacht, das stimmt. Sogar in den neuen News habe ich jetzt im Wiki gesehen, ist er die Stimme von Chaos. Chaos, genau, im Allerneuesten. Das finde ich klasse. Und er denkt, er kann Uranus mit einem Schwert beeindrucken. Sie ist Ja. nicht beeindruckt. Nein, definitiv nicht. Das fand ich schon sehr gut. Dann verwandeln sich die restlichen Senshis auch. Und es kommt Solar Miracle Make-up und ich liebe ihn. Ich liebe diesen Song. Yukis Lieblingssong, Ja. tatsächlich. Das ist einer von ihren besten Battle-Songs, eins von ihren besten Power-Liedern. Ich mag den Text. Ich mag die Energie, ich mag die Melodie. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist einfach super viel Energie, weil eine große Gruppe auf der Bühne ist und dieses Lied hat. Sehr, sehr cool. Und Genau. dann kriegen wir Moon Healing Escalation mit null Power. Und diese Null-Power-Geschichte, die haben wir ja in vielen Muse oder in vielen Sailor Moon-Szenen, dass eine richtig starke Attacke bei dem neuen Gegner nichts ausrichtet. Und sie, oh, warum? Und ich mag es nicht, ich mag es nie. Und ich mag es hier vor allem nicht, weil wir das Thema, dass sie ihre Power nicht einsetzen kann, schon mal hatten. Und wie gesagt, do not want. Vor allem, man denkt sich, ach, warum nimmst du nicht noch eine andere Attacke, wenn die jetzt Ja. einfach nicht geklappt hat? Gleich die nächste hinterher feuern und die anderen Senshi hätten mitfeuern können, weil jetzt die eine Attacke klappt nicht. Oh, wie schlimm, und jetzt wird Momo gebissen, weil keiner was unternimmt. Ja, und dann sagt Lamia gleich wieder, ja, es ist alles wegen deinem Albtraum, wir haben dich ja schon vorgewarnt, du hast nicht drauf gehört. Und dann fällt Usagi gleich wieder in so ein Loch, oh mein Gott. Ja. Und's ist gut gemacht. Es ist halt sehr düster, die Stimmung, ne? Aber ich mag das, dieses Thema von du darfst, wir verbieten dir das jetzt und deswegen darfst du das nicht tun und du kriegst ein Trauma und deswegen darfst du nicht mehr kämpfen und dich nicht mehr verwandeln und das mag ich alles gar nicht. Aber die Eskalation auf der Bühne ist schon gewaltig. Also erst kriegen wir Lamia, dann kriegen wir Uranus Neptun, dann kriegen wir noch mehr Monster den Berserker, noch mehr Senshi, noch mehr dann kommt Dracula, Mamoru, bis, oder? Von Dracula, ich glaube. Und jedenfalls, Genau. es ist sehr viel los gewesen und plötzlich, und dann ist die Szene vorbei. Keine Auflösung, keine Ahnung. Die Szene endet einfach an der Stelle. Wir wissen Und dann nicht. kommt noch mal das Gespräch von Dracula und Lamia. Ja, da, ach, da, ich dachte, das wäre früher, das kommt hier. Ob Homunkuli Das gute kommt da schon. Blutspender sind und Dracul sagt, nein, wir sind abhängig von Menschen und damit müssen wir einfach leben, obwohl er hinterher sich darüber wieder bitterlich beklagt. Also das ist auch nicht sehr eindeutig. An der Stelle fand ich es eine gute Charakterisierung, dass er sagt, es ist okay, wir respektieren die Menschen, weil wir sie brauchen und Lamia hat davon, hat er keine Lust drauf. Das ist auch eine Schlüsselszene, weil noch gesagt wird, dass er ein menschenliebender Vampir ist. Also Ja. wird halt schon mal Hinweis gegeben, dass er mal in eine Menschenfrau verliebt war. Und das macht ihn ja auf eine gewisse Art und Weise auch wieder, ich will nicht sagen menschlich, aber doch irgendwie sympathisch. Und man denkt sich, er kann ja nicht ganz so böse sein, wenn er mal sehr in einen Menschen verliebt war. Und Lamia legt es aber hingegen gleich wieder als Schwäche aus. Ja, sie sind beide sehr gut in ihrer Rolle und das Vampir-Thema hat mich aber nicht sehr gepackt, muss ich sagen. Es ging, man hat mich ein bisschen gleichgültig gelassen, ob die jetzt mit den Menschen oder Homunkuli Blut trinken. Ich fand beides böse und ich finde es auch nicht richtig, die Seelen von Menschen zu rauben, nur damit diese Menschen dann nicht gebissen werden müssen. Was? Ist das besser? Das ist nicht besser. Ne? Ich weiß auch nicht. Insofern, Dracul mit seiner aufgesetzten Moral ist immer sehr unglaubwürdig, auch in späteren Szenen. Aber das hier ist eigentlich eine von seinen besseren Szenen, wo er sagt, er respektiert die Menschen. Das hat mir gefallen. Nächste Szene, also was heißt nächste Szene? Haben ja schon weg, weil die sich so ein bisschen gestritten haben. Und dann wird aber nochmal gezeigt, wie er sich eine von ihren untergebenen Laminen zu sich holt und die auch nochmal beißt. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil damit hat er nämlich sozusagen dann einen Spion unter Lamia. Dadurch, dass er sich sozusagen ihre Untergebenen zu eigen gemacht hat durch diesen Biss. Und das habe ich nicht gerafft. Das habe ich, also diese Verbindung, dass er da durch Lamia unterwandert, habe ich schon mal nicht gerafft. Und ich habe auch nicht gerafft, wo kommen jetzt die eigentlich her? Aber da kommen wir noch hin. Gut, da war es nämlich. Und da kommt meine Miki dann nämlich wieder. Meine Ja, Miki genau. Und Hamasaki, ich wo sind hatte wir noch? keine Ich schon Ahnung, überlaufen. wer ist das, wo kommt sie her und warum macht er das? Sie kam aus dem Nichts und es hat, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte erst, es ist mit Chiru. Ja, nee, man muss es vielleicht auch ein bisschen öfter gucken. Und wenn man dann Ja. auch so gerade drin ist und ich konzentriere mich ja gerade bei den Dracul Musicals sehr auf die Feinde, weil ich die einfach sehr gut designt finde. Da auch einfach so drin, dass ich automatisch drauf achte. Also ich finde schon, dass es Mew hier von der Handlung, was die Leute für Ziele haben und wie sie die erreichen, normalerweise sehr, sehr gut durchschaubar ist. Also es ist alles immer gut erklärt. Man versteht, wer will was. Aber das mit der Vampirin, die er dann als Ersatz für seine Frau ranziehen will, das habe ich nicht gerafft. Aber das kommt noch. Jetzt Genau, kommt das so kommt ein dann auch noch. Teil, den sie aus einem anderen Musical hier reingerührt haben, in dieses, und es passt nicht. Jetzt nämlich dieses, dass Armin nach Deutschland will und plötzlich alle ihre eigenen Berufswünsche haben und Das alle kommt sehr wollen. plötzlich. Ja, weil sie hatten gerade eben ein neuer Feind, eine neue Schlacht, ein neues Problem. Wenn wir hier jetzt Monate oder Jahre lang Frieden gehabt hätten, dass sie dann anfangen, sich ihr eigenes Ding zu entwickeln, hätte ich es verstanden. Aber mitten in einer neuen Feindesproblematik? Ich glaube, Ami hatte sich das schon vorher überlegt und wollte es ja Usagi an dem Ja. Tag sagen, an dem Tag im Park. Und dann sind die ganzen Feinde gekommen und sie konnte es ihr aber Ja. nicht mehr sagen. Das sagt sie. Und wir haben auch das in einem anderen Podcast schon besprochen und gedacht, sie hat sich vielleicht auch gar nicht selber beworben, weil es scheint üblich zu sein, dass die Schule einen nominiert für solche Dinge. Und wenn Habe die ich aber auch Schule dich gefragt. nominiert für so einen Platz in Deutschland, dann sagst du nicht nein. Die ist 14, wie kann die denn dann Ja, schon studieren oder wollen? 15. Ich meine, was ich schön finde, ist, sie wollen Karriere und Romanze. Sie sagen nicht, früher hieß es immer bei Makoto, ja, und dann habe ich Kinder und bin zu Hause und vielleicht habe ich noch eine Bäckerei oder einen Blumenladen. Aber hier ist klar, wir wollen eine Karriere und wir wollen Liebe. Das ist das Das finde ich Positive auch in der wieder Szene. schön. Ja. Aber in der Szene, sie reden mit niemandem. Jede von ihnen fasst eine einsame Entscheidung und dann fahren sie los. Oder wollen eigentlich sofort los. Was sie hier anders machen als im anderen Musical, ist, dass dann die anderen Senshi sagen, okay, wir verzichten jetzt da auf unsere Wünsche. Rei sagt, okay, mit Usagi zu sein, ist ja eigentlich auch eine Art Training. Ja, Und sehr sarkastisch wieder unsere Rei. Minako und Makoto begraben auch ihre Wünsche, weil sie wissen, sie werden hier gebraucht. Aber warum haben sie vorher nicht drüber geredet? Ami redet mit niemandem und ist dann plötzlich weg. Und das hast du ja Das stimmt. vorhin schon gesagt. Hätte vorhin Usagi den Mund aufgemacht und gesagt, Leute, ich träume davon, dass ihr alle weg seid. Das wäre ein super Einstieg gewesen für dieses Thema. Überall, auch in allen Filmen, in allen Serien, die Konflikte entstehen dadurch, dass die Leute nicht miteinander reden. Ja, nicht gut. Bildungstragend im Endeffekt, weil sonst hätten wir die Probleme ja gar nicht. Ja. Außerdem, die Leute sind 15, ja, und wollen jetzt hier durchstarten beruflich. Das ist ein bisschen früh. Ich finde schön, dass sie Träume haben, aber die Idee, dass wir haben jetzt gerade ein Vampir bekämpft und jetzt gehe ich dann nach Tibet oder nach China oder nach Deutschland. Bei Minako kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, als Sportler und Sportlerkarriere, da fängt man ja früh an, ne? Ja. Aber wo man so denkt, Und sie sagt okay. auch, die Mannschaft ist auf mich zugekommen. Man hat mich gefragt. Stimmt. Und ehrlich gesagt, das wäre auch, denke ich, noch irgendwie machbar gewesen. Hin und wieder für ein Spiel ins Ausland für ein, zwei Tage und dann wieder zurückkommen und eben viel trainieren. Vielleicht wäre es zeitlich ein Konflikt gewesen. Das wäre aber jetzt kein Widerspruch zu ihrem Senshi-Job unbedingt. Aber die anderen, die dann für lange Zeit ins Ausland gehen wollen, plötzlich. Also. Das Thema war in den anderen Musicals schon nicht gut und hier passt es überhaupt nicht rein. Und ich frage mich auch, ob man es wirklich gebraucht hätte. Mal Usagi auch darzustellen, entziehen dir sozusagen den Boden unter den Füßen weg. Alle deine Freunde werden dich verlassen. Das ist, glaube ich, so die Aussage gewesen. Wobei, wie du gesagt hast, Minako und Makoto sagen dann ja und auch Rei, ja gut, wir bleiben dann halt hier. Ne? Wir Ja. bleiben ja bei, okay, ich muss jetzt aber weg, mein Flug ist gebucht. Ich reise heute schon ab, wo ich mir dann auch so denke, wenn du deinen Flug für morgen gebucht hast, wie willst du denn dann noch umbuchen? Das ist ja auch kein billiger Flug. Naja, aber das ist dann so Ja. die Logik flöten geht. Vielleicht hat ich habe das so verstanden, dass es nicht stimmt, dass sie am nächsten Tag fliegt. Sie sagt das nur und haut dann vorzeitig ab, damit keiner mit ihr zum Flughafen geht, damit sie da keine Abschiedsszenen mehr hat. Aber jedenfalls, es ist nicht schön und immerhin Usagis Reaktion ist auch völlig nachvollziehbar. Sie bricht weinend zusammen und macht Armin die schlimmsten Vorwürfe und ehrlich gesagt zu Recht. Ja, es ist halt nicht nett, nicht miteinander zu sprechen. Ja. Doch Usagis Charakter wieder so ein bisschen rüber, ne? Wenn sie dann doch mal explodiert, dann holla. Ja. Auch die Meinung. Dann sagt die Raya auch im selben Moment, ja, keine Sorge, die beruhigt sich schon gleich wieder. Und dann sagt sie, nein, beruhigen und ich gehe, glaube ich, dahin, wo der Pfeffer wächst, wo ihr mich niemals Ja. finden werdet. Ja. Sie ist halt verletzt, weil sie doch Freundschaft wirklich über alles stellt. Und das finde ich. Ja, und das ist auch wirklich, wirklich ein heftiger Schlag. Und es wird schon gut gezeigt, wie sehr. Und dann plötzlich haben wir Komik. Weil dann Mamoru wurde gebissen, das wird in zwei Sätzen so abgehakt. Ja, er hat noch ein bisschen Blutarmut, es geht ihm wieder gut. Damit ist das Thema abgehakt, aber sie hat noch Schuldgefühle. Dann geht Ami und sie hat noch mehr Schuldgefühle. Und jetzt kommt es plötzlich, wird es ins Komische gedreht. Und Ja, ich habe genau. gelacht. Es kommen jetzt Fake-Autos. Es kommen Imitationen von den Autos und es ist klasse. Ja, ne? Aber der Kontrast, dass wir gerade eben eine Usagi haben, mit der man so mitleidet. Sie ist am Boden zerstört, sie liegt da und weint. Und man leidet mit ihr und plötzlich dreht man das alles ins Komische und oh nein, es ist meine Schuld, dass jetzt Haruka und Michiro aussehen wie Monster. Ich hab gelacht, aber vielleicht muss man es auch ein bisschen abfedern an der Stelle, das Drama. Aber das dreht sich wirklich innerhalb von Sekunden und das, ja. das ist schon gewagt, das stimmt. Ja, im Grunde hätte mir gereicht, das alles komisch zu machen. Aber naja, Fake-Autos kommen rein und ja, wie, ihr erkennt uns nicht, wir sind doch eure Freunde Haruka und Michiro. Dann kommen die echten Autos und dann wird diese Sache natürlich mit ein paar guten Fußtritten gleich richtig gestellt. Was ich nett fand, war, dass sie gesagt haben, überlass diese Angelegenheit den Erwachsenen. Ich wusste es doch, habe ich aufgeschrieben. Weil mein Headcanon ist, sie sind erwachsen, sie sind nicht 16. Das ist bei mir auch so gewesen, immer. Ich habe also die Autos immer als älter eingeschätzt. Ich war auch sehr überrascht, als dann später rauskam, dass Hotaru erst 12 sein sollte in der dritten Staffel. Sie kam mir einfach nicht älter als die Senshi, aber ich hätte die auch so auf 13, 14 geschätzt und dann, ja nee, die ist 12, war ich auch so. Doch, sie ist schon jünger, aber sie ist eben sehr ernst. Und auch gerade Haruka und Michiro. Ich meine, klar, die gehen noch zur Schule irgendwie mit den Schuluniformen. Aber ich dachte als Kind immer, es wäre eine Art Tarnung gewesen, weil die doch sehr reich wirkten. Das denke ich heute noch. Sie haben sich da nur als 16-Jährige eingeschleust und sind in Wirklichkeit älter. Ich glaube nicht, dass sie 16 sind. Warum können sie schon Auto fahren? Und dann sagt Haruka dann irgendwann, ja, ich habe meinen Führerschein im Ausland gemacht. Unfug! Wo kannst du mit 16 einen Führerschein machen? USA. Aber trotzdem kann man den nicht nach Japan nehmen und damit 16 in Japan Auto fahren und überhaupt, das ist auch Blödsinn. Auch ein Hubschrauber fliegt man nicht mit 16. Zum Glück! Jeder soll Haruka Michiro so sehen, wie er möchte, aber ich finde halt auch, dass sie auf jeden Fall älter als 16 wirken. Ja, und das finde ich auch gut. Die müssen doch nicht alle 15 und 16 ist ja in meinen Augen gleich alt. Ich finde gut, dass wir erwachsene Inners haben und junge. Ja. Die Schauspielerin, die hier die Hotaru spielt, ist glaube ich auch erst 13. Ich habe nachgerechnet, sie ist sehr, sehr jung. Und das sieht man auch und sie ist super. Aumita ist das. Ich meine sogar, die ist gerade mal 12. Also was diese Kids hier für Leistungen auf die Bühne bringen, Chimusa und Hotaru, das ist schon klasse. Finde ich auch. Gerade, weil sie halt noch so jung sind, ne? Mhm. Auch die anderen, im nächsten Musical, da ist die Chibi-User, glaube ich, sogar erst 8 oder 9. Eine mit 8 oder 9, da kann man ja auch noch nicht so richtig flüssig lesen, ne? Gerade diese ganzen japanischen Zeichen, die lesen die das Skript eigentlich und lernen die das auswendig. Das ist die können einen Haufen Lieder, die können einen Haufen Choreo, die können ihren ganzen Text. Die Choreografie, die ist halt in den alten Musicals noch sehr anspruchsvoll. Die machen noch wahnsinnig viel beim Tanzen. Ja. Das finde ich, da bin ich immer sehr beeindruckt. Ja. Also diese Kids, gerade die jüngeren Darstellerinnen, super. Unglaublich. Oh. Und Chibiusa sagt dann, als Ami raus, überlass diese Angelegenheit dem Kind. Und sie will dann Ami trösten. Ich fand's süß, aber es ist völlig klar, wie sehr sie damit überfordert ist und dass es nicht geht. Aber es ist süß. Wir haben wieder... Ja, also hier ist es nochmal, dass die Inners ihre Träume jetzt auf Eis legen. Schweren Herzens. Ich habe aufgeschrieben, Mädels, ihr seid sehr jung, wartet nochmal ein paar Jahre. Mit 15 ist schon sich praktisch das Herz schwer zu machen, weil man nicht sofort in seinen Traumberuf mit 15 einsteigen kann, ist ein bisschen weit hergeholt. Man kann es, aber man muss es nicht. Man kann auch noch ein bisschen warten und ihr habt vielleicht auch in der Zwischenzeit was zu tun. Ihr müsst zur Schule gehen. Ja, zum Beispiel. Ihr habt einen Senshi-Job vor allem. Das auch. Naja, aber in der nächsten Szene werden sie dann ja auch gleich schon von den Lalen, von den Vampiren. Mhm. Und dann sind Minako, Makoto und Rei sowieso schon mal weg vom Fenster. Ja. Ja. Und es ist eine super Tanzeinlage auch dabei, wieder von Lamia. Und Ich habe auch aufgeschrieben, kann Chibiusa bitte nie wieder alleine in den Unterschlupf der Schurken reinplatzen. Das Ich war fand das schon. aber niedlich. Nein, das ist für mich, das war im zweiten Musical, ich glaube, da haben sie das schon gemacht, das war so ein bisschen ein Dealbreaker für mich. Weil das ist eine von meinen schlechtesten Mew-Erinnerungen. In einem früheren Musical macht sie das auch, sie platzt da einfach rein und dann wird sie ermordet. Und dann tragen sie ihre Leiche über die Bühne und haben einen riesen Party damit. Und das, also tote Kinder im Musical, das muss ich schon mal nicht haben. Und auch wenn es Chibiusa ist, wo man ja Auch wenn sie vielleicht. sterben. Nein. Ich mag Chibiusa nicht besonders, vor allem wenn sie sowas macht. Und das ist natürlich als Lektion für die Kinder. Einerseits, ihr könnt nicht einfach irgendwo reinplatzen, wo gefährliche Leute sind. Die sind böse zu euch. Ist eine Lektion. Andererseits, ich will das nicht sehen. Ich fand es in der Szene eigentlich wieder lustig, als sie dann versucht hat, ihren Pink Sugar Heart Attack zu machen. Er geht natürlich wieder nicht. Und sie dann fragt, oh, kann ich nach Hause gehen? Ja, Und Lamia also dann sagt, fangen ja sie natürlich auch klar. wieder ein. Aber Chibiusa ist super in der Szene, aber ich mag's eben nicht. also die Komik fand ich, die ging diesmal allerdings ein bisschen auf. Und Chibiusa möchte natürlich beweisen, ja, ich bin genauso eine vollwertige Kriegerin wie die anderen. Ich kann das auch alleine. Ja, kann sie natürlich. Problem, sie ist eben noch ein Kind. Ja. Und Und noch sie nicht mal sollte, Jahre alt ist, aber naja. ja, sie sollte niemals alleine irgendwo irgendjemanden bekämpfen. Das ist wirklich, und vor allem, sie platzt wirklich da rein und es ist eine gegen neun. Und sie denkt, sie kann jetzt neun Schurken in Schach halten mit Pink Sugar Heart Attack. Ah! Also Chibiusa wird gefangen genommen, wegen ihrer eigenen Blödheit, muss man echt mal so sagen. Ja. Dann glaube ich auch schon, wenn Usagi Ami zum Flughafen hinterher rennt und dann sagt, ja, eigentlich tut es mir leid, ich hätte mich lieber für sie freuen sollen, anstatt ein Theater zu machen. Ein sehr herzzerreißendes Lied, was ich auch sehr mag von den beiden, das kennen wir auch aus einem früheren Musical. Das Lied ist schön, die Szene ist nicht schön. Ja, also es ist Ja. sehr traurig. Und da sagt Ami auch nochmal, ja, ich hätte dein trauriges Gesicht nicht sehen können, deswegen wäre ich lieber abgereist, ohne dich nochmal zu sehen. Ja. Da haben wir es dann nämlich auch Ami ja auch nicht besonders weit, weil Lamia auch schon am Flughafen ist und sie abfängt und Da wird sie schon von den Vampiren gefangen und gebissen und auch so ein, ja. Amderam Akzent, genau. Das ist sehr viel Banunda. herzzerbrechend und nicht toll. Aber man hätte den Deutschland-Plot nicht mal gebraucht. Man hat da nur ein bisschen Drama reingebracht ins Mew, aber man hätte sie fangen können, auch ohne all das. Das Es ist ja diese ist Extrawurst zu für viel. Ami, ne? Das ist das Ende vom ersten Akt und es ist zu viel Angst für meine Nerven, zu viel Drama und zu viel, ja. Zu viel Machtverlust auch für Usagi, aber die Musik und die Choreo waren eben super. Ich bin immer noch kein Fan von der Vampirgeschichte, aber ich bin ein Fan von Lamia. War auch so genial. Ich habe mal eine ganze GIF-Set-Reihe auf meinem Tumblr-Account gemacht, weil ich sie so feiere. Okay. Hier ist immer Rusty. Die Folge ist jetzt vorbei, weil es sonst viel zu lange dauern würde. Deswegen freut euch schon auf den nächsten Teil. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!